miteinander sprechen. Übung 2a. Hören Sie die Dialoge und lesen Sie mit. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Dieter Meier. Und Sie? Monika Schulze.